Die Exkursion der Funktionäre des Verbandes der Werktätigen der Landwirtschaft Koreas und der Propagandamitarbeiter der Unterorganisationen des Verbandes zu revolutionären Kampfgedenkstätten im Gebirge Baekdu hat begonnen. Eine Veranstaltung zum Start der Exkursionsmarschtruppe fand am 2. August vor dem Siegesdenkmal der Schlacht von Pottsunbo in der Stadt Haesan, Bezirk Ryanggang statt. Die Teilnehmer legten zuerst an der Bronzestatue von Genossen Kim Il-sung am Siegesdenkmal Blumenkorb und Blumen nieder und verneigten sich davor. Der Referent und die Redner hoben auf der Veranstaltung hervor, dass die Teilnehmer durch die Exkursion zu revolutionären Kampfgedenkstätten im Gebirge Baekdu, die zum bedeutsamen Tag von Songun stattfindet, den revolutionären Geist von Baekdu, Geist des schneidenden Sturms von Baekdu, tief beherzigen und sich zu aufrichtigen Personen der großen Kim-Song-Ära entwickeln sollen. Nach dieser Veranstaltung begannen die Angehörigen der Exkursionsmarschtruppe den Marsch zum historischen Ort Pottsunbo.